So, herzlich willkommen zu unserem Labor für Entrepreneurship. Vielleicht erstmal zum Programm. Wir haben drei Gäste. Hans-Wolf Graf, sage ich gleich was dazu. Dann ein Gründer, Smart Tours Berlin aus USA, Ryan Anderson. Und nachher jemanden aus der virtuellen Universität in Barcelona, Max Senges, der uns erzählt, was wir virtuell demnächst machen können als Universität. Herr Graf, Sie sind eine Berühmtheit in Deutschland, Sie sind ein Kämpfer für mehr Selbstständigkeit. Und ich habe natürlich ein bisschen was gelesen, so Brand 1 sagt der Unbeugsame. Man kann ja verzweifeln in Deutschland, wenn es darum geht, was Unternehmerisches zu machen und wirklich Unternehmer zu sein, also nicht einen Konzern zu leiten als Angestellter und verwechselt werden mit dem, was eigentlich unternehmerisch heißt, sondern wirklich dafür zu kämpfen, dass es eine Gesellschaft wird, eigentlich von möglichst vielen Selbstständigen. Nicht 10% wie bei uns, sondern was würden Sie sagen, 90%, 100%? Ich meine, wir waren ja ursprünglich alle mal selbstständig, aber das war lange vor der Arbeitsteilung und lange bevor die Menschen sich entschlossen haben, in großen Städten statt in größeren Familienverbänden zusammenzuarbeiten. Und das schlägt sich natürlich nieder in der heutigen Auffassung vom Berufs- und Arbeitsleben. Das Hauptproblem, was ich aber sehe, ist, dass Jugendliche bereits im Kindesalter, in der Familie, dann natürlich auch in unserem Schulsystem, was ja als hoheitlich betrachtet wird, ein Widerspruch in sich, im Grunde genommen zur Unselbstständigkeit erzogen werden. Und aus dem Grunde haben wir das Phänomen, dass Deutschland unter allen Industrienationen das mit der geringsten Selbstständigenquote ist. Und wir sind vor allem das einzige, ich sage jetzt mal, Industrieland, was mehr öffentlich-unrechtlich Bedienstete als Selbstständige hat. Das ist ein Phänomen, was wirklich einzigartig ist. Ja. Und die Tendenz ist nach meinem Dafürhalten, sehen wir mal von den letzten 3 Jahren, wo die Ich AG den Begriff der Selbstständigkeit so hochgespült hat, abgesehen, auch eine Tendenz, die sich fortsetzt. Wir gehen ja schon wieder zurück. Also die Anzahl der Selbstständigen geht ja schon wieder zurück. Ja, natürlich, ja. Weil dieser erste Boom mit dieser Pseudo-Selbstständigkeit, die sich hinter der Ich AG meistens verbarg, inzwischen abgeebbt ist. Und im letzten Jahr hatten wir mehr Abmeldungen von selbstständigen Unternehmungen, als wir Neuanmeldungen hatten. Das ist ein Phänomen, was mich mit großer Sorge erfüllt. Ich lese mal einen Satz vor, was Band 1 geschrieben hat. Sie wollen den Menschen ihre Selbstbestimmung zurückgeben, die diese Menschen für ein lächerliches Sicherheitsplacebo verkauft haben. Ja. Sie sagen, sie sind die Menschen lassen sich ihre Freiheit abnehmen, verkaufen die für ein Sicherheitsplacebo. Was meinen Sie damit? Bis vor gar nicht allzu langer Zeit galt man ja quasi als im Hort der Glückseligkeit, wenn man bei irgendeinem großen Unternehmen, ob das Siemens oder BMW oder Daimler oder sonst was war, einen Platz gefunden hat und dort allmählich dann seine Karriere absetzen oder zumindest in Sicherheit sein Arbeitsleben absetzen konnte. Wenn man es besonders sicher haben wollte, dann ist man in den öffentlichen Dienst gegangen oder wurde, Crème de la Pudding, Beamter. Das hat sich inzwischen als nicht mehr ganz so treu und sicher herausgestellt und inzwischen spricht sich allmählich rum, dass vieles, was wir heute als Situation in diesem Land erleben, im Grunde genommen auf diesem falschen Sicherheitsdenken der Menschen beruht. Mit anderen Worten, wenn wir uns mehr auf unsere eigene Selbstständigkeit besönnen, wenn wir dazu auch, Stichwort Bildung in der Schule, mehr erzogen würden, was wir nicht werden, auch das hat einen Sinn, weil es dem System dient, da gehen wir noch drauf ein, dann hätten wir tatsächlich mehr Kreativität in diesem Lande, aber dazu bräuchten Sie 4 Voraussetzungen, ich sage immer die 4 H's, nämlich Herz, Hirn, Humor und Hand. Das heißt mit anderen Worten, Herz, einfach den Mut zu seinen Überzeugungen, zu seinen Gedanken, zu seiner Kreativität zu stehen. Und ich spreche von nicht Tapferkeit, sich in irgendetwas reinzustürzen, sondern Mut, wirklich gut sauber vorbereiten. Dazu das entsprechende Hirn, also die Ratio, die man einschalten kann. Hand steht für mich als Symbol für Disziplin, für die Fähigkeit und den Willen auch wirklich zuzupacken und nicht in 35 oder 37 Stunden pro Woche zu denken. Denn ich kenne keinen erfolgreichen Selbstständigen, der mit 35 oder 37 Stunden pro Woche auskommt. Und Humor, das ist einfach eine offene Lebenseinstellung, um sich eben nicht von dritter Seite ins Boxhorn jagen zu lassen, auch nicht von Ämtern und Behörden, von irgendwelchen Verordnungen oder sonst was, sondern mutig die Dinge anzugehen mit dem entsprechenden Humor. Ja, nun sagen ja unsere Politiker und vor allem die Sozialpolitiker, dass man Sicherheit braucht, um kreativ zu sein, um ein erfülltes Leben zu führen und dass ohne diese Sicherheit sozusagen die Angst einen zerfrisst und man eigentlich nicht gut Bürger sein kann. Sie sagen, da ist was falsch an diesem Argument der Sicherheit. Ja, ich meine, Politiker faseln ja auch von Demokratie und wissen ganz genau, dass eigentlich Demokratur gemeint ist. Insofern darf man Demokratur, ich muss immer Worte ein bisschen auffangen. Was ist Demokratur? Demokratur ist Pseudodemokratie, denn Demokratie würde voraussetzen, dass diejenigen, die wählen dürfen, erstens frei in ihrer Entscheidung sind, zweitens wissen, worum es geht und drittens von den Folgen der Wahl auch betroffen sind, was in unseren Breitengraden ja gar nicht möglich ist und was wir vor allem auf einer nationalen oder sogar übernationalen, denken Sie an die EU, überhaupt nicht möglich ist. An genau diesem Fehldenken ist ja auch die Urdemokratie im alten Athen nach 147 Jahren zu Ende gewesen, als die Athener meinten, sie müssen ihr Demokratiekonzept als Exportartikel in die umliegenden 7 Gäus weiterverbreiten, ab dann war Schluss mit der Demokratie. Und wir haben heute kein einziges demokratisches Land. Wir haben demokratische Einzelfelder, nämlich auf kommunaler Ebene, ob in der Schweiz, ob in Schweden, ob in den USA, und das finde ich auch sehr gut. Aber ein demokratisches Land gibt es per se nicht. Und Sie sagen, Selbstständigkeit ist eine Voraussetzung. Nein, das nicht unbedingt. Aber ein höheres Maß an Selbstständigkeit, ich gehe nicht so weit zu sagen, dass jeder Beruf und jeder Mensch ausschließlich in der Selbstständigkeit Erfolg haben könnte. Das geht nicht. Ja? Denn es gibt Berufe, die können Sie einfach als Selbstständiger gar nicht, auch wirtschaftlich gar nicht stemmen. Aber wenn wir nicht 8% Selbstständige hätten, sondern wenn wir zum Beispiel 85% Selbstständige hätten, dann könnten wir mit den restlichen 15% Nicht-Selbstständigen oder Unselbstständigen bequem leben. Und vor allem hätten wir dann das Geld, die wirklich zu unterstützen, die Unterstützung brauchen. Ansonsten haben wir einen Subventionsdschungel, aber ich glaube, auf den kommen wir sowieso noch zu sprechen, denn der treibt Blüten, die eigentlich eines Menschen, der sich Homo sapiens sapiens nennt, nicht würdig sind. Ja. Aber sie halten das System und die Politiker leben davon, dass das System gehalten wird, weil sie zwischen System und Schema nicht unterscheiden können. Ich bleibe noch mal einen Moment bei der Sicherheit, weil das ja ein zentrales Thema ist. Die andere Denkschule sagt, Sicherheit ist wichtig. Benjamin Franklin, ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen, also müssen wir den erstmal füllen, damit der sozusagen ein unabhängiger Bürger wird. Und wie füllen wir ihn? Zum Beispiel durch Grundeinkommen. Jetzt der Götz Werner sagt, wir wollen für alle fordern ein Grundeinkommen. Das wäre ja das Gegenmodell zu Ihnen. Und er sagt, ja, mit diesem Grundeinkommen sind die Leute erstmal unabhängig und dann sind sie ein Stück freier, sozusagen handeln und mitreden zu können. Was würden Sie dazu sagen? Also gleich mehrerlei. Erstens, wenn Sie mit Benjamin Franklin argumentieren, dann darf ich Ihnen einen anderen Satz von Benjamin Franklin sagen und der lautet übersetzt ins Deutsche: Betrug und Tricks sind Mittel, die Menschen verwenden, die nicht genug Hirn haben, es auf ehrliche Weise zu probieren. Ein guter Satz. Ich finde den Satz noch besser als den gerade von Ihnen zitierten. An beiden ist der Benjamin Franklin schuld. Gar keine Frage. Und er war ja einer der letzten Politiker, die nebenbei auch noch Philosoph waren und wirklich gebildet waren, wussten, wovon sie sprechen. All das haben sie heute auf der politischen Bühne natürlich nicht, denn sie werden Politiker nicht nach Qualifikation, sondern danach, wie sie sich im jeweiligen Parteiengekummel nach oben schaukeln und da möglichst jemanden erwischen, den sie als Mentor entsprechend beglücken können, dem sie um die Füße scharwenzeln können, dann schaffen sie es unter Umständen sogar Bundeskanzler zu werden oder Bundeskanzlerin. Also von den Politikern denken Sie nicht gut, das nein. Ist klar. Sagen Sie... Sie sind die Verhinderer der Kreativität, die wir brauchen, um eine selbstständigere Lebensführung den Menschen allmählich nahezubringen. Ja. Und Sie verhindern das ganz bewusst. Denn ein Mensch, der verängstigt ist, ein Mensch, der seine eigene Freiheit auch nicht wagt auszuleben, der nicht neugierig und interessiert, auch außerhalb seines unmittelbaren Arbeitsfeldes, sich Nahrung für seine täglichen 12, 15, 18 Stunden besorgt, der ist leichter zu kujonieren, der ist leichter zu ängstigen und dazu unter Druck zu halten, den können Sie erschrecken. Und dann haben Sie ihn unter Kuratel. Und davon lebt die Parteiendemokratur. Gehen wir nochmal zurück auf das Bildungssystem. Sie haben vorhin gesagt, eigentlich ist schon das Ganze, die ganze Voraussetzung falsch. Ja. Erziehen wir in den Schulen zu selbstständig denkenden Menschen? Wenn ich es mal so formuliere. Das wäre schön. Man kann es den Kindern eigentlich gar nicht übel nehmen, Sie lernen in weit über 90% der Fällen, sind es ja nicht selbstständigen Haushalte, im Elternhaus schon, was sie alles nicht dürfen. Und Sie wissen ja, Winston Churchill hat mal gesagt, die Deutschen können keinen Krieg gewinnen. Warum? Weil es in Deutschland verboten ist, den Rasen zu betreten. So ein bisschen übertragen ist das auch im politischen und im gesellschaftspolitischen, sozialpolitischen, wirtschaftspolitischen Bereich. Wenn Sie in Deutschland erstens 5 bis 10 Mal so lange brauchen, bis Sie Ihr Gewerbe angemeldet haben, zweitens dann natürlich sofort wieder von den Zwangskammern unter Kuratel genommen werden, die übrigens, was die wenigsten wissen, von Adolf Hitler wiederbelebt wurde. Adolf Hitler hat, und zwar genau aus dem Grund, weil er damit die Menschen besser unter Kuratel hatte, das Zwangskammersystem, was Napoleon Bonaparte mal ursprünglich für Frankreich eingeführt hat, in Deutschland eingeführt. Und die Amerikaner haben es nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft, weil es ihrem Verständnis von Freedom widerstrebte. Und Konrad der Fürchterliche hat es dann wieder eingeführt. Und seitdem lebt es. Konrad der Fürchterliche. Herr Adenauer. Der hat ja gesagt, so richtig sind dem Herrgott die Menschen nicht geglückt. Wären sie intelligenter, könnte man vernünftig mit ihnen reden. Wären sie dümmer, könnte man sie besser manipulieren. Ja. Der hat das schon verstanden, was sie Demokratie nennen. Er war eine rheinische Frohnatur und wusste sich in allen Lebenslagen zu helfen. Da hat er auch den schlauen Satz gesagt, was interessiert mich mein dummes Geschwätz von gestern? Ich kann jeden Tag meine Meinung ändern. Das hat er oft genug getan. Nochmal zur Schule. Wie müsste die denn anders aussehen, wenn sie Selbstständigkeit wirklich auf die Fahnen, also schreibt sie auf die Fahnen, aber ich denke auch, es gibt einen vorgefertigten Lehrplan, auf den Einzelnen wird gar nicht eingegangen. Das Ganze ist so mit dem Versprechen, dass das schon eine Qualifikation für die Zukunft ist, die so auch nicht stimmt. Also auf eine wirtschaftliche Selbstständigkeit wird nicht vorbereitet. Wie müsste Schule stattdessen sein? Naja, zumindest müssten erstmal Lehrkräfte dort vorne stehen, die ihre eigene Selbstständigkeit unter Beweis gestellt haben und nicht die Obersicherheitsbedürftigen sind, denn nur aus dem Grunde sind sie ja Beamte. Und das ist dem System besonders dienlich, denn ein Beamter wird natürlich seine Sicherheit auch immer stets verteidigen und zu wahren wissen. Ich bin ja eigentlich selber Lehrer für Anglistik, Amerikanistik und Sport und habe aber dann sogar schon im Referendariat gemerkt, in was für einen Club ich mich da hineinmanövrieren gerade im Begriff war. Und daraufhin habe ich gesagt, nee, und bin in dem Feld geblieben, nämlich als Selbstständiger, mit dem ich mir mein Studium verdient habe. Das heißt also, es stehen vorne gar nicht die Lehrkräfte, die wirklich selbstständig denken. Und die wenigen, die wirklich versuchen, den Kindern und Jugendlichen ein selbstständiges Denken beizubringen. Und solche gibt es, die verzweifeln regelmäßig am System, weil, wenn sie sich zu sehr engagieren, sie natürlich anecken und das Gros ihrer lieben Kollegen dann sagen, du willst dich unbeliebt machen oder möchtest Karriere machen. Und dann entscheiden sich die meisten dazu, entweder auszusteigen, von meinen Kommilitonen ist heute keiner mehr Lehrer, oder aber sie lernen im Strom zu schwimmen. Und das ist dann das Ende von Seiten des Pädagogen. Die meisten Lehrer sind ja Lehrer, aber keine Pädagogen. Fragen Sie mal einen Lehrer, ob er weiß, wo das Wort Pädagogen herkommt, dann wird er wahrscheinlich sie mit großen Augen angucken. Das heißt nämlich Wegbegleiter und Spielgefährte. Ja, das ist vielleicht ganz interessant für die Lehrer, die ihren Auftrag bisher so noch gar nicht gesehen haben. So, jetzt kriegen die Kinder, die im Alter von zwischen 6 und maximal 19, 20 Jahren im Grunde genommen schon vorgefertigt sind als mit fiktiven Ängsten beladene Menschlein, nämlich aus dem Elternhaus. Ja. Und diese Fehler kann ein Lehrer, auch wenn er wirklich Pädagoge ist und seinen Auftrag als Pädagoge ernst nimmt, im Grunde genommen kaum noch revidieren, verbessern, ummodeln, denn wehe, ein Lehrer wird hierzu aktiv, dann hat es mit der Elternschaft zu tun. Und notfalls mit dem Kultusministerium. Und da sitzen ja regelmäßig Menschen, die nie in ihrem Leben gelernt haben, Pädagogen zu sein. Und das ist das Problem. Das heißt, es ist ein systemisches Problem. Letzter Punkt, seit wilhelminischen Zeiten sind wir gewohnt, Bildung als einen hoheitlichen Auftrag zu sehen. Für mich vollkommen sinnlos, von einem Lehrer zu verlangen, dass er Menschen zur Kreativität erzieht in einem System, was darauf abstellt, die Menschen im Grunde genommen stromlinienförmig und in der Masse des Stromes dann auch adäquat und angepasst leben zu lassen. Das kann nicht funktionieren. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe 99% dessen, was ich heute weiß, weder an der Schule noch an der Uni gelernt, sondern danach oder davor. Sagen Sie, eigentlich hat doch die Schule gute Voraussetzungen. Wenn man so Kinder beobachtet, fragen ihren Eltern Löcher in den Bauch, sind eigentlich unstillbar in ihrem Wissensdurst und dann werden sie 5 oder 6 und kommen in die Schule und auf einmal braucht man hochqualifizierte Menschen, die Kinder motivieren können. Also ich muss Ihnen sagen, bei den ich würde mich freuen, wenn es so wäre, wie es ist, zumindest diese ersten 5 und 6 Jahre, die Sie beschrieben haben, aber bei den Seminaren, bei den Psychologieseminaren, die ich seit jetzt fast 30 Jahren halte, habe ich vielmehr die Erfahrung gemacht, dass die meisten Kinder bereits verängstigt in die Schulen kommen. Und zwar deshalb, weil sie sehr früh lernen, dass zu viel Fragen und zu neugierig sein vor allem die Eltern stört. Und überlegen Sie nur mal diesen pädagogisch ausgereiften Unsinn, sei nicht so neugierig. Ich erinnere mich noch, als ich meinem Sohn den Unterschied zwischen Informationsgier und Neugier versucht habe zu erklären. Hat er also den Unterschied gemerkt. Dann kam keine 2 Tage später in der Schule das Thema drauf und als diese Lehrerin dann irgendein Kind zurechtwies, es soll doch nicht so neugierig sein, stand mein Sohn auf, frech wie er damals war, und sagte, mein Papi hat gesagt, ich soll neugierig sein, und daraus entspann sich dann eine Diskussion, die eine Stunde dauerte, bis die Lehrerin kapiert hat, dass hier eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Satz berührt war, und daraufhin hat sie, was ich toll fand, umgeschwenkt und hat den Unterschied zwischen Informationsgeilheit und Neugier mit den Kindern besprochen. Und dann hat man sich darauf geeinigt, Neugier und Interesse, Neugier aus dem Emotionalen und Interesse aus dem Geistigen, sind eigentlich die Grundbausteine, die dann auch weiteres Hinterfragen ermöglichen. Das muss eine Sternstunde in dieser Schule gewesen sein, aber es hat wahrscheinlich den Plan zumindest für den Tag völlig durcheinander geschmissen. Kurzum, wir leiden darunter, dass Menschen sehr früh lernen, nicht zu neugierig, nicht zu interessiert sein zu dürfen, sonst stellen sie Fragen, die die Eltern nicht beantworten können. Und welcher Elternteil geht denn dann hin und sagt, du, ich weiß es nicht, lass uns mal nachschauen im Brockhaus oder lass uns jemand anderen fragen oder notfalls googeln wir. Was macht man stattdessen? Du, lass mich in Ruhe, ich habe einen schweren Tag gehabt, stell nicht so blöde Fragen, sei nicht so neugierig, hast du nicht was Besseres zu tun und so weiter. Und das engt diese Menschen ein, das reduziert sie auch in ihrem ganzen Forschungsdrang. Und dem müssen wir wieder mehr abhelfen. Deswegen veranstalten wir zum Beispiel unsere Jugendseminare, deswegen veranstalten wir unsere Elternschulen, aber das machen wir eigentlich mehr in Russland als hier in Deutschland, denn in Deutschland können sie doch nicht in Frage stellen, dass ein Elternteil nicht wüsste, wie er optimal Eltern sein sollte, ja, müsste, dürfte und so weiter. Das ist ja beinahe Sakrileg. Ich finde dieses Wortspiel interessant, Informationsgier, das ist so ein bisschen Internet und das ist, was das Stanislaw Lem Information Overload genannt hat, schon vor 20 Jahren. Ja, oder und eben Neugier, die Medien, die bunte ja, Medienpresse. Ja. Ne? Dass man glaubt, man findet alles im Internet oder man findet es woanders, ja, das wäre selber zu denken. Nein, ich gehe von ganz anderen Teilen aus, die eben keine Information, sondern Desinformation sind. Und genau an der Grenze zwischen Information und Desinformation haben Sie ja eigentlich die Bruchlinie von emotionaler und rationaler Korruption. Das war ja noch erklärt. Also, wie ist das, wenn, wenn es um Informationen ginge, also informam ire, ja, etwas in eine Form bringen, wirklich Bildung, Bild, ja, etwas in Bildung umzumünzen, indem man allmählich aus dem, was man hört, ein komplettes zu schaffen versucht. Das ist für mich Informationsbeschaffen. Das wäre wunderbar. Bloß die meisten Informationen, die wir bekommen, gerade in der Presse, in den Medien, ist eben keine Information, sondern Desinformation. Und wenn Sie jetzt Information haben, dann kann daraus nach und nach Wissen entstehen. Und aus dem Wissen in verschiedenen Bereichen entsteht dann Bildung. Und irgendwann auch mit Hilfe des Alters vielleicht mal Weisheit. So, aus der Desinformation entsteht Pseudowissen. Man glaubt, etwas zu wissen, stößt aber dann immer irgendwie gegen Kanten, erkennt dann seinen Irrtum und aus diesem Irrtum entsteht Verwirrung, daraus entsteht Hilflosigkeit und dann haben sie am Schluss Resignation. Und hier haben wir den Brutkasten für entweder ein zerstörtes Innenleben, das heißt, die Leute introvertieren und werden krank, was die große Masse nicht stört, außer denen, die mit denen befreundet sind, oder aber, was für den Staat und das System sehr schmerzhaft ist, dieser Mensch geht dann nach außen mit seinem Frust und läuft amok. Und da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn Menschen, die das normalerweise gar nicht übers Herz brächten, plötzlich amok laufen, zum Terroristen werden, weil sie gar nicht mehr zurechtkommen mit dem, was sich da an Frust in ihnen aufbaut. Und warum? Diese Grenzlinie, die bezeichne ich als die Korruption. Und was machen wir? Im Duden steht Korruption, korrumpere, ja, Korruption, beugen, biegen, hinters Licht führen, zerbrechen. Das ist eigentlich Korruption. Und im Duden steht, Bestechung, Bestechlichkeit, moralischer Verfall. Und diese drei Definitionen finden Sie im Funk-and-Wagenel, das finden Sie im Webster, also in dem Duden Englands, Frankreichs, der USA, Russlands, Polens. Ich habe es überall nachgecheckt. Ist das nicht erstaunlich? Und das ist Desinformation. Und die dient dem System, aber nicht der inneren Befreiung des einzelnen Menschen und der Neugier und dem Interesse, was notwendig wäre, damit die Menschen wirklich alles aus sich rausholen, was möglich ist, um ihr Leben bunt und interessant zu gestalten. Das war jetzt ein bisschen viel auf einmal, aber ich hoffe, Sie sehen mir das nach, denn das ist ein Thema, was mich seit meinem 16. Lebensjahr beschäftigt. Das war Ihre eigene Theorie zur Korruption. Das hat Franz Arendt ja auch geschrieben. Bleiben wir nochmal bei dem, was Sie Pseudosozialstaat nennen. Ja. Also das, was normalerweise zur Begründung von Sozialstaat angezogen wird, diese Sicherheit agieren zu können, da sagen Sie, das wird verkehrt in etwas ganz anderes, was eigentlich die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung verhindert. Ja, das ist ein Prozess, bewusst hinters Licht führen. Sagen Sie uns nochmal, wieso sagen Sie, dass der Sozialstaat, der ja als wichtige Errungenschaft angesehen wird, in Wirklichkeit unselbstständig macht? Also der Hintergrund ist, dass die meisten Menschen, vor allem etwas rötlich angehauchte Menschen, den Unterschied zwischen sozial und sozialistisch noch nie überrissen haben. Sie denken auch gar nicht groß darüber nach. Ich will Ihnen zwei Beispiele nennen, die ich selber erlebt habe. Ich habe versucht, mich gegen das Kindergeld zu wehren. Und zwar einfach, weil ich es nicht brauche und ich meinte, ich könnte damit tatsächlich dem bayerischen Staat ein bisschen sparen. Mein erstes Schreiben wurde überhaupt nicht beantwortet. Bei meinem zweiten hat man mir dann höflich gesagt, man hätte das Ganze für einen Witz gehalten. Und beim dritten hat man mir dann erklärt, als ich darauf bestanden habe, nein, man könne das nicht tun, denn es würde den Gleichheitsgrundsatz stören. Und aus dem Grunde müsste ich mein Kindergeld in Empfang nehmen. Was ich dann damit täte, wäre meine Sache. Was für ein Wahnsinn. Zweiter Punkt. Ich wollte mich vom Staat nicht aushalten lassen, denn ich bin nicht käuflich und aus dem Grunde habe ich auf BAföG verzichtet. Ich werde reingerufen ins Studentensekretariat und eine sehr liebe, nette Dame, die sich so als Mutter aller Studenten in München verstanden hat, sagte zu mir in jovialem Ton, du hast ja dein BAföG nicht beantragt. Dann habe ich gesagt, ich möchte doch kein BAföG. Dann hat die mich angeschaut und hat gesagt, spinnst du, Bur? Ja? Übersetzt, hast du noch alle Tassen im Schrank, wenn du auf BAföG verzichtest, wenn der Staat es dir schon gewährt. Das ist das, was ich meine. Warum soll mit dem Füllhorn über alle ausgegossen werden und quasi das Denken der Menschen, ihr Empfinden eingekauft, ich sage immer prostituiert werden, nur damit der Staat dann die und die Wählergruppen, die sich damit natürlich bequem machen, auf seine Seite zieht. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. An Subventionen haben wir heute etwa 160 Milliarden pro Jahr. Hinzu kommen nochmal etwa 240 bis 245 Milliarden, die die gesamte Familienförderung ausmachen. Seit 35 Jahren gehe ich mit einem alternativen Steuer-, Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkonzept spazieren, was noch nie falsifiziert wurde und was auf sämtliche Steuern bis auf eine einzige verzichten würde. Und auf sämtliche Subventionen verzichten würde. Jetzt kommt man allmählich drauf, dass das kein dummer Gedanke wäre. Diese einzige Steuer, mit der Sie auskommen könnten, wäre eine sozial gestaffelte Konsumsteuer. Und damit hätten Sie das ganze Problem vom Tisch. Und die Beamten und öffentlich-unrechtlich Bediensteten, die dann arbeitslos würden, die würden dann tatsächlich einen Job bekommen, sofern sie arbeiten wollen, weil wir dann nämlich ganz schnell eine völlig neue Unternehmerkultur bekämen und die Menschen auch den Mut hätten, und einen Impetus hätten, sich selbstständig zu machen, egal in welchem Bereich. Also dieses Beispiel, den Beweis trete ich auch gerne an. Dieses Beispiel sagt ja ein bisschen, es werden alle als Schwächere oder als Schwache angesehen, obwohl sie es gar nicht sind. In Ihrem Beispiel mit dem BAföG oder dem Kindergeld, sie wollen es nicht, sie brauchen es nicht, es wird ihnen trotzdem. Also die eigentlich gar nicht Schwachen werden zu Schwachen gemacht. Oder ja, und zwar zwangsweise. So wie die IHK, die Handwerkskammern, die ganzen Berufskammern. Schauen Sie, wir haben im Artikel, im Grundgesetz, Artikel 8 ist es, haben wir das Gesetz zur, oder die Versammlungsfreiheit. Ja? Der Artikel 8 regelt die Versammlungsfreiheit. Demnach kann ich mich, ebenso wie Sie, wie der andere, einer Organisation anschließen oder ich kann es bleiben lassen. Leider steht unter fast jedem Artikel im Grundgesetz, das Weitere regelt ein Gesetz. Und genau hier geht die Korruption los, denn der Staat hat gesagt, was im Grundgesetz steht, das ist wunderbar, das können wir auch nach außen zeigen, das heften wir uns auf die Fahnen. Was aber wirklich passiert, das bestimmen wir. Und damit haben sie das Zwangskammersystem eingeführt. Und jede Partei verspricht, solange sie in der Opposition ist, sie wird für die Freiheit des Mittelstandes, der Selbstständigen, der Unternehmer, der Freiberufler und so weiter eintreten. Und wenn sie dann gewählt wird, dann weiß sie davon nichts mehr. Vor allem Maulhuren, wie es Herr Lafontaine und Konsorten sind, oder die angeblich Liberalen von der FDP. Ist ja erstaunlich, wie schnell die vergessen, was sie vor der Wahl versprochen haben. Alle versprechen, sie treten für die Freiheit des Unternehmertums ein. Jeder spricht von mehr Verantwortung, mehr Selbstständigkeit, mehr Kreativität übernehmen. Und wehe, sie tun's. Ja, also Sie sehen auch bei den sogenannten liberalen Parteien eigentlich keine Chance, da so eine Politik durchzubringen. Also die Liberalen sind genauso liberal wie die Christlichen nicht christlich und die Sozialen eben nicht sozial, sondern sozialistisch sind. Das sind alles Wölfe im Schafspelz. Und die lassen es sich hervorragend gehen. Und zum Demokratiebegriff, den wir vorher hatten, es gibt in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik einen einzigen Fall, wo einmal demokratisch, wirklich demokratisch abgestimmt wurde. Das war der Anschluss des Saarlandes. Ansonsten gehe ich mit Ihnen jede Wette ein, können Sie mir keinen demokratischen Vorgang in dieser Republik geben. Kein einziges Beispiel. Denn auch die Abgeordneten auf Bundes- und Länderebene sind zu mehr als 50% nicht von den Wählern gewählt, in direkter Wahl, sondern sie sind von den Parteien via Liste in den entsprechenden Landtag oder Bundestag hineingeschoben worden. Und um das Privileg zu haben, eben Bundestags- oder Landtagsabgeordneter zu werden, müssen sie sich systemkonform verhalten. Wenn sie das nicht tun und anecken, dann werden sie nicht aufgestellt und dann haben sie auch keine Chance. Ja. Nur so machen sie politisch Karriere. Sie sind ein bisschen bekannt geworden über einen Prozess, wo jemand mit 68 nicht aufhören wollte zu arbeiten und Sie haben gesagt, ein Arzt. Ja, das darf auch nicht sein. Wenn der arbeiten will, soll man ihn arbeiten lassen und nicht sozusagen zwangsweise in den Ruhestand versetzen. So ist es. Und wenn Sie überlegen, dass ein Adenauer erst mit 71 Bundeskanzler wurde, dann frage ich mich, haben die noch alle Tassen im Schrank, dass sie jemandem als Altersgrenze 65 oder 67 vorschreiben wollen, ab dann ist er nicht mehr arbeitsfähig. Schauen Sie, Cato hat mit 60 Jahren noch eine der damals schwersten Sprachen vollkommen neu gelernt, nämlich das Griechische, und wurde einer der bekanntesten bilingualen Oratoren des gesamten Altertums. Und das in einer Zeit, als die durchschnittliche Lebenserwartung etwa bei 37 Jahren lag. Das muss man sich mal vorstellen. Sie müssen irgendwie Griechisch in der Schule gehabt haben. Unter anderem, ja. Ich bin begeistert von das fehlt uns ein Stück weit hier. Ja, heute macht man Abitur in zwischen 3 und 4 Fächern. Wir haben damals noch in 14 Fächern, aber wir sind ungefähr nicht so weit auseinander, das müssen Sie auch nicht wissen. Wir haben damals noch in 14 Fächern Abitur gemacht. Ich war, muss ich gestehen, in Latein schon ganz schlecht und heilfroh, Sie dass auch? Ich kein... Ist das nicht schön? Sehr sympathisch. Aber Griechisch habe ich mir nie zugetraut, das habe ich gar nicht erst angefangen. Nein, ich habe Griechisch so nebenbei, ich war eigentlich auf einem humanistischen Internat und bin dann auf ein nicht griechisch sprechendes gegangen, aber mich hat das einfach interessiert und deswegen habe ich neben Latein, Englisch und Französisch eben Griechisch autodidaktisch weitergemacht, weil es einfach für mich eine der Grundpfeiler wirklicher Bildung ist. Bei diesen 68, das ist ja auch eine spannende Frage, also auch da schützt der Sozialstaat, dass die Leute nicht ausgebeutet werden und schickt sie dann zwangsweise in den Ruhestand. Schützt der Staat, das haben Sie aber mit Ironie gemeint, ne? Ironisch gemeint. Also, ich versuche einfach mal dagegen zu halten, was so Sozialstaat-Denken gegen ihr Denken ist. Ja. Also es gibt ja im Moment eine Geschichte in den USA, der Warren Buffett, der sagte immer, Mandatory Retirement Age is at 100. Mhm. Und jetzt hat er jemanden, der beteiligt sich immer an so Firmen, meistens welche, die er gut kennt und die in seinem Umfeld sind. Nur wenn er sie gut kennt. Und da hat es eine Nebraska Furniture Chain und die wurde von einer Frau geleitet, die sage und schreibe 98 war und die hat jetzt das 100 gemacht. Jetzt sagt er, that was a wrong idea with a mandatory retirement age. There is no mandatory retirement age anymore. Würden Sie auch so sagen, lassen wir die Menschen so lange arbeiten, wie sie wollen? Selbstverständlich. Und vor allem auch hier regelt ja die Bereitschaft auf der einen Seite, aber auch die Akzeptanz auf der anderen Seite, das heißt die reale Leistungsfähigkeit, ob der Bedarf da ist. Wissen Sie, wenn ich Leistung anbiete, dann brauche ich doch nicht einen Staat, der darüber sorgt, dass ich das Fleisch richtig über die Theke rübergebe. Ja, denn Sie brauchen, um das zu tun, in irgendeinem Supermarkt, brauchen Sie 3 Jahre Ausbildung. Politiker können Sie werden, ohne die geringste Ahnung von dem zu haben, worüber Sie dann plaudern. Ja. Das müssen wir vorstellen. So. Und Politiker können sie sein, solange sie wollen. Schauen Sie sich an, unsere Kameraden, die wir da zum Teil drin haben. Gut, Moskau-Verhältnisse haben wir noch nicht. Die haben wir früher die Rollstühle reingeschoben. Aber manchmal kommt es mir schon so vor, als ob bestimmte Kameraden, ich könnte jetzt Namen nennen, aber so lange Zeit haben wir nicht, eigentlich abgeschoben werden in den Bundestag, weil sie ansonsten nur Unheil anrichten würden. Und man übersieht, wie viel Unheil sie anrichten, wenn sie im Bundestag sitzen. Also auf die Politiker sind Sie nicht gut zu sprechen. Jetzt bleiben wir noch mal einen Moment bei der Frage. Nicht die, die Sie in unserem Parlament rumtreiben. Wie würde denn das aussehen, wenn wir mehr Selbstständige hätten? Was schwebt Ihnen davor? Also ich sage mal als Gegenpol, selbstständig sein allein reicht eigentlich nicht. Ja, dieses Beaumont, alles selbstständig heißt, alles selber machen und das ständig. Beschreibt ja die Realität gar nicht so schlecht. Also viele sind überfordert, sind überarbeitet, beklagen sich, dass sie mit den Großen nicht konkurrieren können. Also so ganz so leicht, selbstständig zu sein, ist es nicht. Was ich meinen Studenten sage, ist, das reicht nicht selbstständig. Ihr müsst schon ein gutes Konzept haben. Ihr müsst etwas haben, wo ihr gegen die Großen sogar erfolgreich antreten könnt. Wir haben ein paar Gründungen hier. Eine ist Marktführer in Europa für seine Bürodienstleistung. Die kleine Tee-Kampagne ist immerhin die Nummer 1 auf der Welt in diesem kleinen Sektor vor Lipton's und Bourbons und Twinings und wie die alle heißen. Ja. Also es geht ja auch anders. Man muss nicht vor den Großen so in die Hose machen. Aber Tatsache ist auch, dass viele Selbstständige ziemlich zu kämpfen haben, überfordert sind und eigentlich so richtig die tolle ökonomische Perspektive, wenn man auf diese vielen Selbstständigen guckt, die Friseure und die Copyshops und die Modeboutiquen, die ja haufenweise auch wieder eingehen, also so richtig überzeugend ist das nicht. Was wäre denn Ihre Vorstellung davon, wenn man sich aufmacht, selbstständig zu werden? Was muss man denn da mitbringen? Also ich habe vorher schon gesagt, Selbstständigkeit bezieht sich beileibe nicht nur auf das Berufs- und Arbeitsleben und auf die ökonomische Seite des Lebens, sondern Selbstständigkeit ist für mich eine Lebensmaxime. Beinhaltet sowohl die Berufs- und Arbeitswelt als auch das gesamte Denkfühlhandeln, in dem wir als einigermaßen gesunde und vernünftig tickende Menschen stehen sollten. Was ich damit sagen will ist, ich habe es vorhin mit diesen vier Hs benannt, also Herz, Hirn, Hand und Humor. Selbstständigkeit ist etwas, was sich in ihrem gesamten Denkfühlen und dementsprechend auch, das ist die Basis, in ihrem Handeln äußert. Sie können zu Hause selbstständig handeln und Sie können als Angestellter, der sie im Berufsleben sind, auch nach Hause gehen und da wird dieses Angestellte, Verängstigte, in sich selber Verkrüppelte weitergelebt. Und das geben sie dann als frohe Botschaft, pädagogisch wertvoll, an ihre Kinder weiter. Wenn sie im Grunde genommen auch in ihrer Freizeit genauso selbstständig, selbstverantwortlich, eigenverantwortlich ihren Tag gestalten, sich eben nicht vor diese Glotze setzen, sondern wenn sie sagen, was mache ich mit meiner Zeit? Inwiefern nutze ich meine physischen Kräfte, meine emotionalen Kräfte, inwiefern binde ich meinen Partner oder andere Menschen in eine Gesamtkonzeption meines eigenen Denkfühlhandelns ein, organisiere Dinge und nicht nur, weil es mir befohlen wird oder weil ich einen Verein habe, für den ich mich dann halt totschlagen lasse, wenn es Fußball ist, sondern eine gesamtheitliche Lebensgestaltung, das ist für mich Selbstständigkeit. Ja. Natürlich muss das Konzept stimmen, ja. Aber das kann ich doch erst, wenn ich eine entsprechende innere Haltung zur Beruflichkeit als Selbstständiger habe, überhaupt erstmal den Mut haben zu entwickeln. Und dann suche ich mir, und das halte ich für sehr, sehr wichtig, in allen Bereichen meines Lebens entsprechende Vorbilder. Und das ist das Problem. Die meisten Menschen, wenn ich sie frage, wer ist denn dein Vorbild, oder nenn mir mal ein paar deiner Vorbilder, dann sagt er, Vorbilder? Vorbilder habe ich keine. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe haufenweise Vorbilder, einige leben sogar gar nicht. Zum Beispiel das klare Denken eines Herakleitos, die Unbeugsamkeit eines Sokrates. Für mich ist Wilhelm von Humboldt und Alexander von Humboldt sind für mich Vorbilder. Ich ziehe mir einfach rein, was haben die zu einer Zeit, in der es natürlich auch speziell unter den damaligen logistischen Möglichkeiten oder den Gefahren, die ganz anderer Natur waren, wenn die nach Südamerika gegangen sind, heute fliegen sie dahin, steigen aus, gehen ins Hilton oder sonst wohin, die haben sie noch durch den Dschungel gekämpft. Es war für mich eine Freude, mal in Peru und auch in Brasilien Wege nachzugehen, die damals unter erschwerten Bedingungen gegangen sind. Die sind alle schon lange tot. Gut, aber ein paar aktuellere? Ja, kann ich Ihnen sagen. Bis vor ganz kurzer Zeit war zum Beispiel Herr Biedenkopf noch ein Vorbild von mir. Er ist es leider seit einem bestimmten Vorkommnis nicht mehr, als er nämlich meinte, die Unsinnigkeit der CDU-CS-Regierung verteidigen zu müssen und das wieder besseres Wissen, weil er nämlich zwei Wochen vor genau das Gegenteil gesagt hat. An Vorbildern habe ich zum Beispiel den Gründer der privaten Hanse-Universität. Und als der fragte, hast du Lust mitzumachen, war ich sofort mit dabei. Ich habe eine ganze Reihe von Vorbildern in unterschiedlichen Bereichen. Einen Menschen, der in allen Bereichen ein Vorbild ist, den kann es nicht geben. Ja. Den würde ich überfordern. Bei den Unternehmern, bei den, was würden Sie da? Ja, also wissen Sie, für mich war ein Herr Schirnack als Vorstandsvorsitzender von Siemens KWU, der war noch einer der letzten Vorstandsvorsitzenden eines Weltkonzerns, der wirklich noch als Unternehmer gedacht hat. Und wenn sich heute diese überbezahlten Angestellten an der Spitze der Weltkonzerne anschauen, das sind doch keine unternehmerisch denkenden Menschen. Die werden aber in der Öffentlichkeit als Unternehmer gehandelt. Ja, das mag schon, ja, natürlich, man glaubt ja auch in bestimmten Altersgrenzen noch an den Klapperstorch, den Weihnachtsmann und den Osterhasen. Und die Erwachsenen glauben eben an Demokratie, an Freiheit, an Sozialpolitik und den ganzen Rummel. Das war ein gutes Schlusswort. Applaus